Seelen, dein Herz, Joe Schaum, Josephine, zwei Zwillinge, stark und klar. Doch am 17. Dezember 82 kam die Nacht und nahm sie mit, es war kein Tabu. Die deutsche Luftwaffe brachte sie fort, müde und fast dreht, und da ist nicht mehr ihr Ort. Doch das Heim, das sie suchten, hat ihn verwehrt. Polizei verschließt die Tür kalt und unbeschwer, weil der Dunkelheit ein Licht, das scheint, trotz Maschinengewehr. Terror sind sie vereint, die Zeit vergeht, doch Liebe bleibt bestehen. Irgendwo wird das Glück für sie entstehen. Aber in der Dunkelheit ein Licht, das scheint, trotz Maschinengewehr, Terror sind sie vereint. Die Zeit vergeht, doch Liebe bleibt bestehen. Irgendwo wird das Glück für sie entstehen. Wir tanzen durch die Nacht, 40 Jahre lang. Gebrochen, doch nicht untergegangen. Jetzt wird gelacht.